geht gleich weiter mit Klingding, Klingding, die Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel oder als Livestream unter www.fsk-hh.org. Die heutige Klingding-Sendung ist ganz im Blick auf das Online-Musicing und konkret auf den Online-Musicing-Call des Verbands für aktuelle Musik Hamburg. Und dazu habe ich zwei Studiogäste, die ich herzlich begrüßen möchte. Einmal Kerstin Petersen und Roland Wendling. Hallo. Hallo. Hallo. Wir sprechen gleich mehr miteinander. Ich will noch kurz das Programm vorstellen, das die nächsten zwei Stunden Klingding-Sendung anbietet. Es geht um den Online-Musicing-Call des Verbands für aktuelle Musik Hamburg, eingerichtet ja Ende April, Anfang Mai, mit der Einladung, Projekte einzureichen, die im Bereich sind Lecture-Konzert, telematisches Konzert, Livestream, Single-Release, Hörspiel, Video-Performance und was alles online möglich ist. Der Grund war unter anderem damit, ich zitiere, damit wir weiterhin sichtbar hörbar bleiben und als Warm-up für das verschobene Blurred Edges Festival 2020. Blurred Edges, das Festival für aktuelle Musik in Hamburg, sollte ja eigentlich stattfinden, glaube ich, vom 22. Mai bis zum 7. Juni. Und das musste dann aber verschoben werden wegen der Corona, des Corona-Lockdowns. Und es war dann ja auch das Problem für viele und praktisch fast alle Musikerinnen und Musiker, wie werden sie noch weiterhin hörbar? Viele haben sich dann auf Stream, Livestreams verlegt und das wollten wir ein bisschen aufmachen, weiteres Feld, um Möglichkeiten anzubieten und die auch zu unterstützen, etwas zu produzieren, was in der zu Hause praktisch oder im Studio entsteht und was dann online verfügbar ist und da eben auch an der Arbeit weiterzumachen, die man vielleicht vorher schon gemacht hat oder was ganz Neues zu entwickeln. Und die 24 Projekte wurden dann ausgewählt von den Eingereichten zu diesem Online-Musicing-Call. Und Roland Wendling war der Erste, der hat angefangen mit einem Online-Release auf Bandcamp, den Oden an Onan, dazu später dann mehr. Und Kerstin Petersen war die Zweite. Sie hat eine Arbeit vorgelegt, die sich so oder so, Fragezeichen, A und O in schwankender Stimmung nennt. Ein Track, der bei SoundCloud erschienen ist. Weiter gibt es schon im Netz die 8 Contemplations on René Magritte, eine Co-Produktion von Daria Carmina Josifova, die da Improvisation am präparierten Klavier und Toy-Piano macht, in Kombination mit den 3D-Animationen und der elektronischen Musik von Michael Goleminov. Und dann gibt es zwei YouTube-Videos, zwei Videoarbeiten von Shivan Wang, Fixed Media und Painting. Und Dong Zhu, Live-Musik mit verschiedenen Mitteln, da komme ich auch noch später drauf. Die nennt sich Harmonie. Das sind zwei längere Videoarbeiten. Ich glaube, die eine ist fast 45 Minuten lang, die andere so 22. Und demnächst, in einer Woche, 27.06. um 16 Uhr wird online sein die Little Miss Friedman Variety Show Nummer 4. Kann ich da später auch noch drauf eingehen. Ja, jetzt freue ich mich, dass ich nicht allein die Projekte vorstellen muss, sondern dass die Möglichkeit besteht, mit einer oder einem der Produzentinnen zu sprechen und begrüße nochmal Kerstin Petersen, die zusammen mit Eva Zöllner im Duo gespielt hat. Und zwar geht es um schwankende Stimmung. Vielleicht klärst du uns schon mal ein bisschen auf, wie kam diese Idee zustande? Ja, die Anfrage von euch kam total zum richtigen Moment. Wir hatten sehr viele Absagen, Konzerte fielen aus. Und da Eva jetzt aus Hamburg weggezogen ist, konnten wir auch nicht mehr so problemlos miteinander proben. Also habe ich mich an die Orgel gesetzt in meinem Arbeitszimmer und habe improvisiert und habe ihr das einfach mal zugeschickt und sie gefragt, ob sie Ideen hat, ob wir da vielleicht gemeinsam was ausarbeiten könnten, eine schöne Audiodatei. Und dann sprudelten die Ideen nur so. Wir haben bei Konzerten öfters die Situation, dass die Orgeln, manchmal sind das historische Orgeln oder auch verschiedene stilistisch speziell ausgerichtete Instrumente, dass die auch eine Stimmtonhöhe und ein Stimmsystem haben, was nur bedingt zum Akkordeon passt. Das Akkordeon hat ja die Stimmung etwa um 442, 43 Hertz und die Orgel kann schon mal deutlich tiefer sein, also 438 und dann entstehen Schwebungen und Stimmungsschwankungen und das haben wir einfach mal spielerisch genutzt, um ja, die beiden Instrumente, so Klangflächen, melodische Passagen, Geräusche zusammenzubringen und auch ganz bewusst diesen flirrenden, schwebenden Klangteppich dann auszuarbeiten und uns auch einen Spaß draus zu machen. Im Konzert ist es natürlich dann, weil wir viel Literatur spielen, nicht so erwünscht. Da versuchen wir schon immer einen Weg zu finden, dass es schön harmonisch und ja, auch intonationsmäßig sauber wird. Aber jetzt konnten wir da mal richtig mitspielen. Okay, aber weil du gerade von Konzerten gesprochen hast, ich meine, so eine Orgel so neu zu stimmen, das ist ja praktisch ein bisschen außerhalb der Möglichkeiten. So, ich glaube, Orgelbaumeister können das vielleicht, ich weiß nicht, wie lange die da brauchen würden bei den x vielen Stimmen. Pfeifen und was da alles so drin ist in der Orgel? Oder gibt es da Möglichkeiten? Eigentlich nicht. Also ein Orgelbauer hat uns mal angeboten, den Raum, die Kirche, sehr doll aufzuheizen. Und dann hat das ganze Instrument natürlich reagiert und ist in die gewünschte Richtung gewandert. Aber Okay. Das sollte man im Grunde nicht machen. Also das Instrument ist schon auf den Raum und auf die bestimmte Temperatur gestimmt. Oft bei 16 Grad oder 17 Grad ist die ideale Temperatur dann, wo das Instrument in sich auch dann zur Ruhe kommt und so ganz ausgewogen klingt. Und das Akkordeon ist ja auch nicht flexibel. Also das ist so Situation. Und man braucht eigentlich Glück, dass das beides zusammenpasst. Wir versuchen dann immer mit den Organisten und Organistinnen zu telefonieren und zu fragen, ja, wie ist das mit eurer Orgel und wie klingt das mit Oboe oder Klarinette zusammen? Und wir versuchen das so rauszuhören. Und wir haben eigentlich immer Glück. Bis jetzt hat es immer funktioniert. Naja, es gibt ja auch manche, ich habe neulich eine Musikerin vorgestellt, die ganz speziell begeistert ist, dass es an einer Kirche, glaube ich, irgendeine mitteltönige Stimmung gibt und weil ihre Stücke dann am besten klingen und so, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Präferenzen. Es ist ja auch irgendwie ein komisches Fakt, dass, glaube ich, die Tendenz gerade ist oder schon seit einiger Zeit ist, dass die Stimmung immer höher geht, also früher war ja 440, glaube ich, eher so der Standard und jetzt habe ich schon gehört, dass 443 kann es auch sein. Okay, das ist auch so ein bisschen Musikfachsimpelei, aber ist für diejenigen, die dann dran spielen, schon, glaube ich, nicht so einfach. Und ihr habt euch praktisch dann die Sachen zugeschickt und Richtig. Jeder konnte dran weiterarbeiten? Ja, oder? Genau. Mhm. Und ich hatte zu Hause eine Digitalorgel zur Verfügung, die auch von echten Pfeifenorgeln die Klänge gesampelt zur Verfügung hatte. Da gibt es französische Orgeln, englische Orgeln, amerikanische und eine Barockorgel, eben jeweils in verschiedenen Stimmungssystemen. Da habe ich dann hin und her gewechselt und dazu habe ich noch eine Orgelpfeife mit dem Mund angeblasen, damit auch noch doch ein bisschen was Natürlicheres dazu kommt. Weil die Digitalklänge sind schon sehr rein und etwas zu rein, doch anders als die Pfeifenorgel normalerweise klingt. Und das habe ich zusammengemischt. Dann habe ich auch noch verschiedene Bälle auf die Tastatur gelegt und die da so rüber gerollt und verschiedene andere Experimente gemacht. Auch Gewichte auf die Tasten gelegt, dass manche Tasten fixiert waren und dann die Crescendo-Walze aufgedreht und dann sind da einfach skurrile Akkorde entstanden. Und das habe ich dann in drei Abschnitte unterteilt und Eva zugeschickt. Und sie hat dann dazu improvisiert und auch ein paar Abschnitte, die sie ganz alleine gespielt hat. Und dann hat sie es mir wieder zugeschickt und ich habe es ihr dann nochmal geschickt und so ist das dann zusammengewachsen. Mhm, ja. Du hast auch eine Pfeife mit, eine Orgelpfeife. Ja, genau. Das ist ein besonders schöner Ton, ein H. Aha. Ich kann den ja einfach mal probeweise hier erklingen lassen. Ja, man kann tatsächlich mit dem Wind ein bisschen arbeiten. Das ist natürlich an der Pfeifenorgel, wenn man die Tasten bedient, nicht in der Bandbreite möglich, aber schon kann man die Ansprache des Tons, je nachdem, wie man die Taste anschlägt und wie man sie loslässt, auch beeinflussen. Der Wind strömt dann etwas schneller oder schlagartiger ein und endet. Also je nachdem, man kann das tatsächlich kultivieren, diesen Anschlag. Und das macht aber auch dieses ganz Freude. Individuelle, dass du jetzt so ein bisschen mit dem Verminderung des Luftdrucks auch so eine kleine andere Klangfarbe, das geht eigentlich nicht. Nein, oder? so stark nicht. Nein, okay. Es sei denn, man kann das schon machen, indem man die Registerzüge zum Beispiel sehr langsam reinschiebt. Und dann ist es auch ein ähnliches Phänomen. Oder wenn man die Taste sehr langsam abwärts bewegt und dann nur wenig Wind reinkommt in die Pfeifen, entstehen so Schneidetöne. Da kann man schon auch mitarbeiten. Doch, es geht. Und das, was du jetzt da hast, es gibt da so unterschiedliche Pfeifensorten oder Arten, oder ist das so eine typische? Oder? Ja, das ist eine Holzflöte. Mhm. Und ja, ich hatte Glück, ich habe die von Philipp Kleist zu bekommen aus der Werkstatt in Bonn. Er hat eine Pfeife übrig gehabt und wir brauchten für eine besondere Komposition solche Pfeifen. Und dann hat er mir die eines schönen Tages zugeschickt. Ach, super. Und sie ist jetzt schon öfters zum Einsatz gekommen. Ja, gut. Vielleicht hören wir jetzt gerade mal da euren Track an, wenn das euer Stück das hat ja, wie gesagt, den Titel So oder So. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich glaube schon. So oder So, A und O. Was, warum A und O? Ja, A, Akkordeon. Ach, O, okay, Orgel. Okay. Das ist die einfache Erklärung. Genau. Ich habe dann auf euren Namen geguckt und dachte, naja, bei dir kommt kein O vor und A kommt bei dir auch nicht vor. Naja, aber jetzt wissen wir Bescheid. Ja, genau. Gut. Dann hören wir mal rein. Ja. Thank you. Ja, sehr schön. Ein lange ausklingendes Stück. Ja, genau. Das ließe sich jetzt wahrscheinlich so live gar nicht aufführen. Oder? Ja, genau. Das ist dann doch so übereinander geschichtet. Aber wir haben beschlossen, dass wir auch mal in den nächsten Konzerten mehr improvisieren wollen und da diese Idee aufgreifen wollen. Ihr seid ja als Duo schon länger unterwegs, so 10 Jahre? Oder? Also jetzt 11 Jahre. 11 Jahre? Ja, schon. Genau. Okay. Und also Improvisation ist nicht gerade euer Schwer. Ihr spielt Stücke. Also ja, wir haben ganz viele Stücke in Auftrag gegeben oder die sind für uns komponiert worden. Da gibt es einfach wenig Originalkompositionen. Ja, letztes Jahr hat eine Komponistin hier aus Hamburg ein neues Werk komponiert, und endlich beginnt der Tanz. Und das haben wir aufgeführt und ich habe bemerkt, als ich improvisierte, dass ich ein Thema oder ein kleines Motiv, was sie in ihrem zweiten Satz verwendet hat, auch eingebaut habe. Also okay. Ein kleines Zitat sozusagen. Ja, warum nicht? Ja, also es geht von Bach bis, also Kunst der Fuge haben wir Bearbeitungen gemacht. Und Gabrieli sogar, einige doppelchörige Stücke, Mendelssohn-Sonaten, aber eigentlich die ganz neue Musik. Also wir sind ein bisschen flexibel von der Programmgestaltung, aber überwiegend ist das schon 21. Jahrhundert. Und ihr versucht dann so Tourneen zu organisieren, wo ihr praktisch an verschiedenen Städten so möglichst zeitnah auftreten könnt. Ja, genau. Okay. Aber sonst arbeitest du hast mir vorher erklärt, du arbeitest als freie Organistin, bist also nicht an eine Kirchengemeinde gebunden, wo du einen Auftrag hast, praktisch so die liturgische Funktion der Musik auszufüllen. Ja, ich mache das auch, aber das ist eher von der Zeit her ein bisschen untergeordnet. Und ich habe noch verschiedene andere Duos. Ich mache gerne was mit Schlagzeug zusammen, mit Klarinette, mit Gesang, mit verschiedenen Ensembles. Und genau, das ist auch gut, wenn der Zeitplan einigermaßen flexibel ist. Dieses Stück, das wir gerade gehört haben, ist einmal, das ist klar zu hören auf SoundCloud. Der Link ist so kompliziert und lang, deshalb gebe ich lieber auch aus eigenem Interesse einen einfacheren Tipp, und zwar auf der Webseite des Verbands für aktuelle Musik, also www.vamh.de, ist ein Menüpunkt links Online Musicking, und da ist euer Projekt kurz beschrieben und auch der Link zu dem SoundCloud. Sonst kann man mehr über dich erfahren auf deiner Webseite www.kerstin-petersen.org. Da ist der Track auch drauf schon, oder? Ja, der ist da auch eingestellt. Okay. Ja. Da findet man es ganz leicht. Okay, gut. Ja. Dann also da gibt es die Möglichkeit, das nochmal anzuhören. Und hast du schon Perspektiven oder wann du wieder live, also jetzt außerhalb der Gottesdienste oder so bei einem Konzert spielen könntest? Oder? Also im September ist ein Konzert hier in Hamburg. Da ist eine Uraufführung von einem Kollegen, der ja aus Nordrhein-Westfalen ist, und er hat in seinen letzten Lebenswochen ein Richard Carr für Orgel komponiert. Das ist was ganz Feines und Besonderes. Und das wird am 30. September aufgeführt in der Hauptkirche St. Petri, hier in der Mönckebergstraße. Und drumherum sind... Ein was war das? Das habe ich nicht verstanden. Ein Ricercar. Also Ricercar ist eine alte italienische Form, und da sind verschiedene kleine Motive verarbeitet, und das Wort bedeutet sowas wie wiederfinden oder wieder aufsuchen. Und diese Motive kehren immer wieder. Der Thomas Beimel hat das komponiert. Er ist leider 2016 gestorben, sehr früh, aber hat dieses wunderschöne Werk hinterlassen, und das werde ich dann da aufführen können. Ah ja, okay, das ist zumindest die erste Perspektive, die du schon mal hast, ja, für einen Live-Auftritt. Genau. Und mit Eva Zöllner habt ihr da schon? Ja, im August hatten wir ein sehr schönes Konzert im Lübecker Dom, das ist abgesagt. Okay. Also wir schweben da noch ein bisschen in der Luft und hoffen, dass einige mutige Leute uns dann ja auch dieses Jahr vielleicht noch buchen. Ja, es ist ja auch gar nicht so klar. Es wird immer gesagt, ja, so große Veranstaltungen sind nicht erlaubt, aber wo da genau die Grenze ist. Also wir überlegen, das ist ja auch wegen Blood Edges. Wir wollen das ja doch dieses Jahr noch machen. Im Plan ist so Ende Oktober, ungefähr zweite Hälfte Oktober. Und ja, da kam dann auch schon die Frage, ja, wie sieht denn das aus? Das soll doch große Konzerte, das soll es ja nicht geben. Wo ist da die Grenze und wann kann man das? Es weiß aber irgendwie, soweit ich, also ich, wir werden uns da nochmal erkundigen, aber so ganz klar ist uns das auch noch nicht. Ne? Ja, und ich glaube, alle sind auch sehr, wie sagt man, sehr erschöpft von dieser Zeit und dann das Gefühl, dass man was plant oder wieder was plant und dann muss man es wieder absagen oder nochmal ein neues Format finden. Das ist einfach wirklich anstrengend, aber ich denke, einige werden es trotzdem machen und so die Begeisterung und den Elan finden dafür. Ja. Ne? Ja gut, ich weiß nicht, wie dir das ging, also als dann dieser Lockdown in, so klar war und es, also bei mir, ich gebe Unterricht und für mich war das dann eine andere Situation, per Skype Unterricht zu geben, ist irgendwie schon ein bisschen anders. Das als jemand gegenüber zu sitzen und direkt mit dem auch dann zu spielen. Und ja, gut, dann kam so der Nebengedanke, ja gut, jetzt muss ich zu Hause sein, jetzt kann ich ja ganz viel machen, aber irgendwie klappte das dann auch nicht so. Also, und ich habe es auch von anderen gehört, dass es denen auch so ähnlich ging, also dass es jetzt nicht so, wie soll ich sagen, der kreative Ausbruch dann war, weil jetzt irgendwie so viel nicht möglich ist, was einen ablenken könnte oder was einen ablenkt. Aber wie ging dir das? Also bei mir war es so, dass ich mich selber total gewundert habe. Also ich war zuerst natürlich auch sehr traurig über diese ganzen Absagen und auch, dass sich viele Leute gar nicht gemeldet haben. Die haben einfach so ein paar Termine so stillschweigend einfach ausfallen lassen. Ach so. Aber dann habe ich mich nach ein, zwei Wochen von dem ersten Schock erholt und habe angefangen zu üben. Und habe 10 neue zeitgenössische Werke erarbeitet. Okay. Und dann habe ich mich für verschiedene Ausschreibungen beworben und auch von der Hamburgischen Kulturstiftung eine Förderung bekommen, konnte 2 tolle Filme drehen. Und also ich habe versucht, die Zeit zu nutzen und habe Sachen gemacht, die sonst überhaupt nicht möglich waren bisher. Und das war eher in der Richtung dann doch sehr inspirierend. Okay, dann hast du sie ja eigentlich gut genutzt, die Zeit. Kann man ja, sagen. Ich habe es versucht. Also es war natürlich auch nicht jeden Tag so, aber genau. Also dadurch, dass eben andere Institutionen dann doch was angeboten haben, man konnte Konzepte einreichen und auch diese Soforthilfe habe ich glücklicherweise bekommen, dann ist das irgendwie aufgefangen gewesen und ich konnte dann wirklich kreativ arbeiten. Ja, schön. Ja. Okay, gut, super. Ja, vielen Dank, dass du uns so Auskunft gegeben hast über deine Arbeit. Ja, gerne. Und ich denke, Roland sitzt schon ein bisschen nervös da. Nicht nervös? Mal. Nein, gar nicht. Okay. Weiß ich nicht. Wie? Nein. Warum machst du das fest? Nein, das war jetzt nur ein bisschen rhetorisch. Also, nein, wenn du bist, bin ich auch nervös. Ich bin auch nervös. Ich bin immer noch nervös, seit 20 Jahren. Das ist irgendwie spannend. Ja, gut. Du hattest ja ein Gewissen sind gar nicht so anderes Projekt, nur dass du es ganz allein gemacht hast. Wobei, das ist ja noch die Frage. Wir beschreiben vielleicht erstmal das, was du gemacht hast. Du hast ein... Das ist aber auch schon lang, ne? Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet. Wolltest du alles anhören? Nee. Da, wir können es auch nebenher laufen lassen und drüber reden. Ja, das mache ich ja nicht so gerne. Ich bin ja so Purist, also wenn dann schon richtig hören und möglichst auch die ganze Länge hören. Aber gut, erklär mal vielleicht erstmal, worüber wir eigentlich reden. Das ist ja ein Album auf Bandcamp, was du rausgebracht hast. Genau. Und zwar unter dem, ja, ich weiß gar nicht, Pseudonym oder Arbeitstitel oder wie? Pseudonym. Pseudonym Fakt. Genau. Fakt, die Odin an Onan und das ist ein Online-Release. Ich glaube, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Tracks oder 6? Ne, 5. Und die kann man bei Bandcamp kaufen oder kostenlos? Ich glaube, die kann man, kostenlos. Wenn man will, kann man was zahlen. Wenn man will, kann man, ach genau, das ist so geregelt bei, genau, das kann man ja einstellen bei Bandcamp. Und dazu hast du praktisch ein Projekt nochmal aufgegriffen, was du eigentlich schon länger bearbeitest, also Fakt, dieses. Genau, ja, das ist eigentlich schon recht, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe, aber das ist eine Weile her. Ich kann gerade mal gucken. Also da auf Bandcamp steht April 2019, da gibt es trockene Phantomspeisung und gewissenhafter Geltungsdrang. Aber das ist was anderes, das ist so ein Hip-Hop-Projekt. Ach so, das ist jetzt nicht Fakt. Irgendwie. Nee, das ist Zimmerfleisch. Ach so, okay. Das ist so ein... Und dein Bandcamp, ja, sozusagen dein Bandcamp-Auftritt nennt sich Konservatorium. Ja. Und ja, Fakt weiß ich jetzt gar nicht, das weißt du ja auch besser, wann das zuletzt aktiv war. Und da hast du 5 Tracks, die das Thema, hat sich das irgendwie realisiert als Musik oder war das mehr so ein... Du meinst so dieses... Headline, die Oden an die an Ona. An Ona, naja, das war ja so dieses im Studio improvisieren, das hat schon so was Masturbatives. Ach so. Und dann immer noch mit diesen Lautsprechern und diesem Plastik, irgendwie ist das dann auch vielleicht mein Humor, aber nein, ich weiß nicht so genau. Finde ich auch die Frage, für wen mache ich das eigentlich? Und die Musik ist jetzt, das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt ein bestimmtes Publikum oder so eine bestimmte Live-Situation, weil ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht so, ich bin jetzt nicht so ein elektronischer Musiker, so als solches Ding, dass ich, weil das anzuschauen finde ich jetzt auch nicht so, das Ganze ist für mich, ich habe da selber so eine sehr ambivalente Beziehung dazu und da hat das irgendwie gepasst. Und auch dieses, weil das hat so eine Sogwirkung auch. Was hat eine Sogwirkung? Für mich diesen Prozess, das zu machen, also ich habe da so alte Technik, so CD-Spieler und habe davor so improvisiert. Also die Geschichte funktioniert so, dass ich quasi in unserem Studio in Rothenburgsort hier in Hamburg habe ich verschiedene Improvisationen mit diversen Instrumenten aufgenommen. Also zum Großteil teilweise auch so Klangexperimente mit Rückkopplungen und teilt ganz wenig auch so Field Recordings und habe einfach so rumprobiert. Ich hatte einfach Zeit. Genau, habe einfach so ein bisschen... Auch so diesen Müßiggang vielleicht. Ein Track heißt ja auch Avantgarde des Müßiggangs. Und nein, einfach so, das schauen, was so passiert. Jetzt auch so schauen, worauf ich eigentlich selber Lust habe. Jetzt gar nicht so, das wurde jetzt nicht von irgendjemand gesponsert und ich habe das jetzt nicht gesagt, dass es jetzt so, dass das irgendeine Relevanz hat oder so, sondern einfach so geschaut, okay, was interessiert mich eigentlich? Und das ist vielleicht das musikalische Thema dahinter. Ach so, und die Das, also von dem Produktionsprozess, ich bin immer ein bisschen neugierig, weil ich das irgendwie auch denke, dass viele auch keine, so nicht richtig so eine Vorstellung haben, wie sowas zusammengestellt wird, gerade wenn es mehr in die elektronische Musik geht. Du hast es ja schon ein bisschen beschrieben, du hast praktisch deine eigenen Improvisationen aufgenommen und die dann neu zusammengemischt oder so, stelle ich es mir zumindest vor. Genau, mein Mitbewohner hatte aus seiner DJ-Karriere, als mit dem er sein Hochschulstudium finanziert hat, er war in oder das irgendwie im Osten, irgendeine Stadt im Osten hat er studiert. Und da war er DJ für so Partys. Und die Leute haben ihn so gebucht und ich glaube, genau. Und davon hat er so ein altes DJ-Deck übrig. So das sehr stabil, aber auch sehr simpel. Und damit habe ich dann einfach ganz viele CDs gebrannt, habe die ganzen Aufnahmen einfach auf CDs gebrannt, die ich improvisiert habe. Und habe die dann quasi zusammengemischt. Also, genau. Also, und sind keine Gastmusikerinnen oder Musiker dabei? Nee, alles von dir. Weil zwischendrin dachte ich, da spielt doch jemand Posaune. Spielt jetzt Roland auch Posaune? Nee, das war gleich eine Trompete, die ich runtergepitcht habe. Ach so, eine Trompete, okay. Ich habe das alles so, das ist auch so dieses einfach auch dieses Auto, nicht unbedingt didaktische, aber einfach dieses so einfach nicht so viel nachdenken und dann einfach, wenn du alleine bist, musst du dich auch nicht schämen. Das ist ganz praktisch. Da musst du auch auf niemanden Rücksicht nehmen und das Gute ist, so wenn ich das jetzt nicht als Improvisation ernst nehme, dann kann ich auch immer weiterspulen, wenn es mich langweilt. Das ist auch so ein bisschen diese Ambivalenz von so diesem Live-Moment und gleichzeitig dieses Produkt von der Aufnahme und da dann so dieses Feld quasi so aufeinander datschen lassen. Okay. Ja, vielleicht wollen wir gleich mit dem ersten anfangen. Prätraumatische Entlastungsanhörungen des selbsterfüllenden Propheten. Das ist dein erster Track. Ja. Ja? Oder hast du einen Favoriten oder so? Nö. Kannst du nicht sagen. Okay. Ah, die Ordnung ist aber irgendwie hier anders. Komisch. Ah, ja, gut, da steht es auf dem dritten Punkt. Dann gucken wir mal. Thank you. okay, das war schon der Anfang des nächsten Stückes. Das andere hat relativ abrupt geendet. Das war der Track Prätraumatische Entlastungsanhörungen der selbsterfüllenden Propheten. Ein Track in dem Album Oden an Onan von Fakt aka Roland Wendling, der heute im Studio ist, neben Kerstin Petersen. Und wie das so ist, wenn man Musik hört, wo die Macher dabei sind oder die Macherinnen, dann sind, und die drei, die da im Studio sitzen, dann ist man immer interessiert, wie hast du das gemacht? Und darüber haben wir gerade kurz gesprochen. Und du hast auch noch erzählt, dass du da so eine Art eigens gebautes Instrument verwendet hast. Ich glaube, bei Minute 8 umrum war das so. Ja, verschiedene Sachen. Mhm. Also das war zum Beispiel ein so ein Instrument, das war eigentlich ein Stahltisch, den habe ich von meinen Eltern. Darauf habe ich auch mal ein Stück komponiert, mit dem ich bei. Ich habe auch Musikabi gemacht und damit habe ich vorgespielt. Das ist so ein Metalltisch. Ich weiß noch, wie ich den durch die Kälte da hingetragen habe. Auf jeden Fall diese Tischgeschichte und da habe ich ein kleines Loch reingebaut. Und da habe ich eine Saite dran gehängt und an der Seite wieder einen Tom aufgehängt und da mit dem Ibo dran und dann hat es dieses. So, da konnte man an der Seite ziehen. Und so einfach so ein paar Geschichten, wenn man so ein Mikrofon nimmt. Ich muss auf meine Aussprache achten, sonst beleidigen mich wieder meine Freunde. Ja, sowieso. Nein, sagen dann, du bist ja gar kein Deutscher. Okay, so schnell geht's. Sprich mal gescheit Deutsch. Also, wieso hast du den süddeutschen Komplex? Oder? Nein, ich weiß nicht, ob das süddeutsch ist. Das ist einfach so, wenn die Gedanken, wenn ich die nicht so geordnet bekomme, geht das alles so vorne rein. Also, okay. Naja, gut, da genau. Bist du aber nicht der Einzige. Ja, genau. aber das passt eigentlich auch zu der Musik, dass ich da auch jetzt nicht so bewusst überlegt habe, okay, was wähle ich aus, mache ich das? Das ist jetzt in dem Sinne keine Komposition oder so. Da steckt ja auch schon viel Unbewusstheit und Unklarheit drinne. Und also im Sinne von, dass das kein Konzept ist, was so vorüberlegt ist, so oder so. Das ist dann eben so wie meine Aussprache oder so. Das geht dann, ist dann eher so auch ein Kuddelmuddel, okay, dann spüre ich mal wieder weiter, dann springe ich mal ein bisschen zurück. Das muss man jetzt auch nicht unbedingt verstehen, aber dass so. Okay. So. Genau. Aber das war jetzt, habe ich jetzt mit ihm, genau das war aber das Instrument bei den 8 Minuten. Ja, okay, gut. Field Recordings waren jetzt bei der Aufnahme nicht dabei. Nee. Weißt du, wo die dabei sind, auf welchem Track? Die oh, gute Sachen? Frage. Das habe ich dich auf dem Fall Glück versuchen. Nein, da habe ich zum Beispiel Schlagzeug aufgenommen und bin mit dem Schlagzeug, habe das aufs Fahrrad hinten drauf mit so einem Tape-Deck, also so diesen Kassettenrekorder, und bin dann mit dem bei so einer Autobahnbrücke oder verschiedenen, bin da dann mit so mit dem Tape-Deck rumgefahren und dann hat sich das so mit den Straßen also, zu einem Auto gekommen und das fällt dann auch so aus, weil das ist auch immer, wenn man im Studio ist, so Raumklang ist einfach was sehr Interessantes, wenn du diese Stereo-Boxen hast, das macht einfach viel Spaß, damit rumzuspielen, weil dann nimmst du diese Studios, und ich bin noch diese Generation mit diesen Plugins, dann lädst du dir diesen teuren Studio-Plugins runter und dann hört sich das an, als wäre das irgendwo in New York, in der Carnegie Hall oder wo auch immer die ist. Und dann tut das einfach so gut, aber das hat dann immer dieses Programmierte und dieses Gestellte und dieses Inszenierte und dieses, wenn man dann da das einfach in eine Straße stellt oder so, weil da sind auch einige Plugins, mit denen ich rumprobiert habe, einfach Klänge, die ich aufgenommen habe, einfach voraus auf den Tape-Recorder und wie sich das dann mischt. Das hat einfach was sehr Belebendes dann, genau. Mm-hmm. Ja. Naja, ist ja auch eine ganz andere Aktion, als jetzt nur auf den Computer zu gucken. Genau, dieses wie Computer, kann ich jetzt da genau, schrauben und so, genau, was kann ich da genau. machen? Dieses Oden an Onan, das hat vielleicht auch, weil dieses Computer und dieses Elektronik, das hat auch was mich immer sehr so reinzieht und dann so das, wo auch ein Bezug zu so einer Wirklichkeit und ein Zuhören eigentlich auch im Widerspruch steht. Mm-hmm. Also wo ich dann danach merke, wenn ich das gemacht habe, ich bin jetzt gar nicht unbedingt in so einem Modus von Zuhören. Ich höre jetzt auf der Straße oder den Geräuschen eigentlich nicht unbedingt so zu. Ja, und da so probiert, einen Übergang zu finden, genau, zwischen diesen verschiedenen Modi. Ein Stück können wir doch noch spielen. Was würdest du vorschlagen? Das zweite ist das längste. Dann gibt es noch Stop Until You Don't Get Enough. Das ist zum Beispiel eins, da habe ich, glaube ich, Ja, ich glaube, ich habe die Titel ehrlich gesagt gewürfelt dann am Ende. Oder die Reihenfolge, genau. Ich dachte, ich mache so ein bisschen Zufall auch noch mit rein. Deshalb weiß ich nicht so genau. Aber ich glaube, bei diesem Stop Until You Don't Get Enough, die Idee kam daher, dass ich da denn das einfach diesen CD-Player, wenn der CD-Player speziell hat die Funktion, wenn ich auf Pause drücke, wiederholt er immer so einen Bruchteil von der Sekunde, da macht er immer so und wenn man das dann wieder in Delay macht, dann kann man damit rumspielen und irgendwann bilden sich dann so Drones und dann verändert sich das auch irgendwie, ohne dass ich da das jetzt beeinflussen kann, so daher kommt jetzt der Artikel. Okay, wollen wir den anhören? Okay. Ja, okay, gut. Ah ja, der läuft schon, aber ich habe ihn ja noch gar nicht. Okay. Okay, das war Stop Until You Don't Get Enough. Ein zweiter Track von dem Album Oden an Onan, herausgebracht von Fakt aka Roland Wendling. Und wir hatten uns gerade auch wieder über verschiedene musikalische Phänomene unterhalten. Und ich glaube, du hast vor dem Track schon beschrieben, dass wie manches zustande gekommen ist und auch diese Aufnahme mit dem Tape Recorder, mit dem du während unter den Autobahnzubringer oder Nichtzubringerstraßen dich bewegt hast, das war auch Teil dieser Aufnahme. Nee, das hat man da nicht gehört. Da waren aber das war dasselbe Abspielgerät, das war auch so ein Kassettenrekorder von meinem Opa. Ich glaube, vor mir ist ja eigentlich diese Generation Kassette so ausgestorben. Ich glaube, so wir sind ja noch vielleicht die Letzten. Ich bin 91 geboren, die so diese, ja, ich meine, 3 Fragezeichen und so Kassette hören, daher noch. Aber dann so selber richtig so Mixtapes aufnehmen, das war, mein Bruder ist 9 Jahre älter und da war so gerade auch in Stuttgart dieses ganze Hip-Hop und so. Ich meine, das war ja sehr krass, wie sich das alles gewandelt hat mit dieser medialen, technischen Veränderung. Aber deshalb habe ich halt noch diesen das hätte man auch einfach mit einer Bluetooth-Box machen können, aber die hatte ich nicht. Die hat noch so ganz dicke Mono-Umweltsünden-Batterien. Und da habe ich genau dann einfach so ein paar Kassetten aufgenommen und habe die raus irgendwo hingestellt, wo es sich interessant angehört hat und angefühlt hat und geschaut, wie sich das mit den Geräuschen da mischt. Mhm. Genau, einfach weil Raumklang einfach interessant ist und ich damit rumexperimentieren wollte. Mhm. Und wie nimmst du es auf? Hast du so einen Digitalrekorder? Oder wie? Verschieden. Also das war jetzt dann mit so einem ganz normalen Handy, also so einem handelsüblichen Handyrekorder. Ja, genau. Also okay, ja klar, die sind ja auch ganz schön gut mittlerweile. Ja, genau. Ja, toll, okay. Also 2 Tracks haben wir gehört und 5 sind es insgesamt. Und nochmal den Tipp, ja gut, das lässt sich eigentlich relativ gut finden bei Bandcamp eben. Einmal Konservatorium kann man, glaube ich, eingeben als Label und dann ist es der erste Track, der neueste Track auf Konservatorium, dem Label von Roland Wendling, der jetzt gerade mit im Studio ist. Und ich glaube, von der Zeit her müsste ich weitergehen zu den anderen Arbeiten, die ich vorher angekündigt habe. Erstmal vielen Dank, dass ihr ins Studio gekommen seid. Super. Und, ja, danke für die Einladung. Ja, klar. War sehr schön. Okay. Wie gesagt, die Sendung in der 2. Stunde geht es weiter mit Online-Musicing-Beiträgen, die im Rahmen der Ausschreibung von des VMH entstanden sind. Und nur zwischendrin als Ankündigung, die Sendung wird auch so in 1-2 Tagen ins Netz geladen. Dann kann man das auch nochmal alles nachhören auf der Webseite www.hierunddah.de/klingding.html. Da ist dann ein Abspieler für den Mitschnitt von der heutigen Sendung. Und so, wenn man es will, kann man es auch bei archive.org suchen. Unter dem Hashtag Klingding findet man dann auch die ganzen Klingding-Sendungen. Und ja, ich gehe jetzt mal weiter mit den Projekten, die da erschienen sind, entstanden sind im Rahmen des Online-Musicings. Und da ist einer, der auch relativ früh am Start war, zusammengestellt von Michael Goleminov. Er ist Musiker und lebt, glaube ich, in Bulgarien und arbeitet auch mit Film, also mit 3D-Animationen und anderen Filmen und hat etwas zusammen entwickelt mit Daria Carmina Iosifova, die präpariertes Klavier und Toy-Piano in dem Zusammenhang spielt. Und das Stück nennt sich 8 Contemplation on René Magritte. René Magritte, der vielen hoffentlich bekannte Maler. Und das ist ein YouTube-Video, das auch dann so, ich kann es gerade mal für mich so angucken, damit ich da auch besser was dazu sagen kann. Ein Split-Video und ein Fenster von diesen 4 Fenstern, das sind die 3D-animierten 3D-animierte Arbeiten von Michael Goleminow und die anderen springen so ein bisschen hin und her. Manchmal sieht man die Hände oder die Arme von Daria, wie sie am Klavier spielt. Und ich habe mir mal, gut, das ist jetzt natürlich nur ein Teil des Ganzen, aber ich finde, dass man die Musik auch für sich hören kann. Und die dauert, wie lange dauert die? 20 Minuten. Ich weiß noch nicht, ob das zeitlich hinkommt, dass ich sie ganz ausspiele. Aber wir können auf jeden Fall erstmal eine ganze Zeit reinhören. Und das nennt sich dann Eight Contemplation on René Magritte von Michael Goleminow und Daria Karmina Iosifova. Ja, tut mir leid, irgendwas scheint da nicht zu klappen. Da gehe ich einfach ganz digital rein in das Video, was im Netz ist. Das ist, da wir hier WLAN haben, müsste das eigentlich gehen. Und versuch's nochmal. Ach so, da ist ein Vorspann, genau. Der Vorspann ist ohne Ton, jetzt verstehe ich das. Geht aber gleich los, keine Sorge. Ja, der Vorspann ist nicht kürzer, aber jetzt ist er also zu Ende. Thank you. Das waren die Eight Contemplation von René Magritte, eine Zusammenarbeit von Daria Carmina Iosifova und Michael Goleminov. Michael Goleminov ist bulgarischer Komponist, Pianist, Dirigent und Toningenieur, lebt als freischaffender Künstler in Sofia, also der Hauptstadt von Bulgarien. Und er ist Mitbegründer von Orange Factory Psychoacoustics Arts, einem experimentellen Zentrum für neue Musikperformance und Medienproduktion in Bulgarien. Und Daria Carmina Iosifova ist Pianistin, die vor einiger Zeit schon aus Bulgarien nach Hamburg gezogen ist und hier die Hamburger Serie Zwischenspiel für neue und improvisierte Musik kuratiert und regelmäßig als Solo- und Kammermusikerin im In- und Ausland konzertiert. Und die Arbeit ist Teil eines Projektes, das der Verband für aktuelle Musik ins Leben gerufen hat, nämlich das Online-Musicking. Der Online-Musicing Call, also der Aufruf, Online-Stücke zu produzieren, war mit hervorgerufen durch den Lockdown aufgrund der Corona-Covid-19-Pandemie. Eine Alternative zu dem für sich allein zu Hause machen der Musikerinnen und Musiker, die dann keine Möglichkeit mehr hatten, öffentlich zu wirken. Und das war dann eine Ausschreibung, die bis Ende Mai ungefähr ging. Und bis Ende Juni sollen möglichst alle der 24 Projekte, die daran beteiligt sind, im Netz sein. Eine Arbeit ist auch schon seit einigen Tagen im Netz, und zwar von die zwei Videoproduktionen von Dong Zhu und von, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, kleinen Moment, von Shiwan Wang. Shiwan Wang ist bildende Künstlerin. Ihre Medien sind Fixed Media und Painting. Und Dong Zhu ist Komponistin und elektronische und Live-Musikerin und lebt in Hamburg. Shiwan Wang lebt, ich weiß es nicht mehr, ein bisschen weiter weg von Hamburg. Und die haben zwei Videoproduktionen gemacht, die sich mit dem Thema Harmonie beschäftigen. Harmonie und dem Zusammenhang zwischen Bild und Klang. Wie kann man zwischen Bild und Klang transformieren? Durch diese Experimente versuchen wir, die Harmonie in der Koexistenz von Mensch und anderen Spezies im Kosmos zu verstehen. Diese ganzen Arbeiten sind leicht aufzufinden im Netz unter www.vmh.de, also der Webseite des Verbands für aktuelle Musik, und da ist ein Menüpunkt links Online Musicking, wo dann die aufgeführt sind. Und nun haben wir ein Stück, das ist aufgrund einer, auch der Zusammenarbeit von den beiden Künstlerinnen, die ich gerade genannt habe, entstanden, Harmonie 2020, der erste Teil. Und da sind es also praktisch feste Bilder, zu denen dann Dong Zhu Musik komponiert und zusammengestellt oder programmiert hat. Und das ist ein Track von 13 Minuten, den können wir jetzt anhören. Ja, das war Harmonie 2020, ein Projekt von Shiwen Wang und Dong Zhu. Die beiden bilden ein Kollektiv, das nennt sich Gong-Projekt, ist 2017 gegründet worden und hat sich die Aufgabe zur Aufgabe gestellt, interdisziplinäre Musikstücke mit traditionellen chinesischen Elementen zu produzieren und Musiker verschiedener Stilrichtungen zusammenzubringen. Sie möchten mit diesem Projekt die besonderen Elemente alter chinesischer Rituale reproduzieren und sie in Musik und Performance transformieren, um damit die heutige Gesellschaft zu kommentieren und kritisieren. Und bei dem Stück gerade war es so, dass Dong Zhu zu fixen Bildern, also zu fertigen Bildern, einen Klang, Sound und mit verschiedenen Instrumenten und Möglichkeiten, die sie hat, produziert. In der zweiten Arbeit im Rahmen des Online-Musiking war das eher eine Live-Geschichte. Und zwar hat Wang während Dong Zhu Sound gemacht hat, gezeichnet beziehungsweise ein Objekt bearbeitet, bemalt und das ist praktisch innerhalb der 45, 46 Minuten entstanden und das machten praktisch beide gleichzeitig durch Skype und das ist jetzt verfügbar als zusammengestelltes, aufgezeichnetes Video auf YouTube und kann angesehen werden. Ankündigen kann ich noch ein Konzert, eine Variety Show von Nama Friedman. Die wird am 27.06. um 16 Uhr bei Facebook. Den Link-Tipp habe ich schon gegeben. Ich gebe ihn nochmal kurz vor: www.vmh.de und dann auf das Menü Links gehen zu Online-Musiking, da ist das auch nochmal abgelegt. Also da wird dann in einer Woche um 16 Uhr Little Miss Friedman Variety Show Nummer 4 zu sehen sein. Es geht um die Verbindung von verschiedenen Elementen, original komponierte und improvisierte Musik, Lesen und Diskutieren von Philosophie und den Schreiben von Kafka. Und es wird Karaoke gemacht und eine wahre Kriminalgeschichte erzählt und dann noch Aerobic Dance by Big Tunes, to Big Tunes. Das also in einer Woche und bevor Electronic Jam ans Start geht, noch von der zweiten Arbeit, von der ich vorher schon gesprochen habe, von Shiwen Wang und Dong Zhu. Und damit geht dann die Klingling-Sendung heute zu Ende. Die nächste wird am 17. Juli sein, dann wieder mit Gerd Vierkötter, der dann ein Feature wieder aufnimmt, das er bei der letzten Sendung gemacht hat. Und zwar geht es um die Musikerin Rosudan Mei Pariani. Er hatte ja schon bei der Sendung gesagt, dass er noch einiges von ihr spielen will und das wird er dann machen. Und ja, nochmal die Webseite der Klingling-Sendung www.hierunda.de/klingling.html. Da kann die Sendung dann auch nochmal nachgehört werden und bis Electronic Jam zum Start kommt. Noch kurz von der Live-Musik Mixed Media Painting von Shiwen Wang und Dong Zhu. Tschüss und angenehme Zeit.